Niederlehmer und Wildau waren um 1933 herum geprägt von den Schwarzkopf-Maschinenwerken und vieles, was ihr im Folgenden hört, dreht sich darum, aber auch um die AEG, die dort ebenfalls ein Werk betrieb. Es gab viele Dinge zu berichten, einzelne Leute hielten Vorträge an verschiedenen Gedenksteinen oder Orten, an denen heute wenig nur noch erinnert an das, was damals passiert ist, mit Zwangsarbeit, aber auch Widerstand, aber auch Folter und Mord durch die nationalsozialistischen Schergen. Ihr hört jetzt eine kleine Audiotour durch das heutige Wildau in Gedenken an diese Zeit. Beginnen wollen wir an den Schwarzkopfwerken. Zuerst war dieses Werk hier Lokomotivbau Schwarzkopfwerk. Nicht nur, dass der Mann so hieß, sondern die Lokomotiven wurden auch, die Werkslackierung war, dass die eine schwarze Rauchkammertür hatten und ansonsten grau gestrichen waren. Und wurde dieses Werk erweitert, Rüstungsproduktion und so weiter und in Berliner Maschinen 1933 in Berliner Maschinenbau AG umbenannt oder von dieser übernommen, dass die das Werk gekauft hat und hier. Vielen Dank. Also drei Gedenksteine und eine Stele. Der erste Beitrag hier geht zu den drei Gedenksteinen. Der Widerstandskampf im Berliner Maschinenbau AG Wildau. Der Kampfbund Niederlehme. Nach der Schlacht vor Moskau im Oktober 1941 schöpften viele Antifaschisten neuen Mut. Der Rentner Wilhelm Jakob initiierte in Niederlehme die Gründung eines Kampfbundes, der auf der Idee der Nachfolgeorganisation des Rotfrontkämpferbundes basierte. Also, wer jetzt nicht von hier ist, Niederlehme ist auf der anderen Seite der Dahme. Paul Schulze leitete die Gruppe, den verfügbaren Quellen nach arbeitete er aber nicht hier im Werk. Sein Grab befindet sich im VVN-Denkmal in Niederlehme. Dort haben wir ihn bereits gewürdigt gehabt. Zu der Gruppe gehörte auch der Niederlehmer Genosse Paul Schütze. Er war hier im Werk Kranfahrer und er züchtete in Niederlehme Kaninchen. Genau wie der Rentner Jakob. Er kam im Juni 1942 zum Kampfbund. Paul wurde 1919 Mitglied der SPD, dann USPD und 1923 schließlich in der KPD. Bis 1930 saß er für die KPD in der Gemeindevertretung Niederlehme. Wegen Meinungsverschiedenheiten wurde er allerdings 1929 aus der KPD ausgeschlossen. Paul Schütze war außerdem als aktiver Gewerkschafter, Bezirksleiter und Hauskassierer. Auch nach 1933 blieb er im Schwarzkopfwerk politisch aktiv. Otto Grabowski stammte aus Ostpreußen und arbeitete als Dreher im Gelsenkirchen im Ruhrgebiet und war politisch nicht aktiv. 1935 bekam er Arbeit bei der Berliner Maschinenbau AG hier in Wildau und 1937 holte er seine Familie nach. Sie hatten eine Wohnung in der Schwarzkopfsiedlung gegenüber dem heutigen Kulturhaus bekommen. Politisch war er zunächst auch hier nicht aktiv, doch wegen seiner Äußerungen meinten seine Kollegen, er sei Kommunist. Und sein Kollege Paul Gläser brachte ihn deshalb im Frühjahr 1942 in Kontakt mit Wilhelm Jakob. So kam Otto Grabowski zum Kampfbund. Otto Lemm war Berliner und arbeitete in Berlin in der Chausseestraße bei der Berliner Maschinenbau AG und kam 1933 als Betriebselektriker nach Wildau. Als Berliner Kommunist war er mit der Robert-Urich-Gruppe in Kontakt und bekam so rasch den Anschluss zum Kampfbund in Niederlehme. Wegen der Weitergabe eines Flugblatts im Reichsluftfahrtministerium kam Erich Prenzlau, der von Berlin aus den Kampfbund anleitete, im Januar 1943 für kurze Zeit in Haft. Nach der Freilassung wurde er überwacht. Doch er setzte die illegale politische Arbeit fort. Er war als Ideengeber und Herausgeber der illegalen Schriften für den Kampfbund, der neben der Niederlehmer-Gruppe auch Gruppen bei Mercedes-Benz in Ludwigsfelde und Berlin-Mariendorf hatte, weiterhin tätig. Dies führte auch zu einer Hausdurchsuchung bei Wilhelm Jakob und brachte Beitragslisten zum Vorschein. Die Decknamen waren rasch entschlüsselt. Die Gestapo schlug im Mai 1943 zu. Es gab ca. 200 Verhaftungen. Paul Schütze wurde am 21. Mai 1943 auf seiner Arbeitsstelle in Wildau verhaftet. Seine Frau Frieda saß zu Hause im Ungewissen, die erwachsenen Söhne waren als Soldaten im Krieg. Frieda konnte ihren Mann später noch einmal im Zuchthaus Plötzensee besuchen. Paul Schütze wurde wegen Hochverrat im März 1944 zum Tode verurteilt und das Urteil wurde am 8. Mai 1944 im Zuchthaus Brandenburg vollstreckt. Ebenfalls am 21. Mai 1943 wurde Otto Grabowski, der inzwischen die Leitung der genannten Widerstandsgruppe hier im Ort innehatte, in Wildau verhaftet. Nach der Untersuchungshaft in Berlin-Plötzensee und Anklage im Januar 1944 erfolgte am 30. März 1944 für Otto Grabowski und andere Mitstreiter die Urteilsverkündung durch den Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler. Otto Grabowski wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Kriegsfeindbegünstigung zum Tode verurteilt. Am 10. Juli 1944 erfolgte auch für Arthur Ladwig aus Ludwigsfelde die Urteilsvollstreckung im Zuchthaus Brandenburg-Görden. Die Schule in der Erich-Weinert-Straße in Königs-Wusterhausen, die trug bis 1991 den Namen POS Otto Grabowski. Otto Lemm wurde bereits vorher verhaftet, aber im gleichen Gerichtsverfahren wie auch Paul Schütze und Werner Gutsche zum Tode verurteilt. Auf dem Stein hier ist als Todestag der 8. Mai 1944 vermerkt. Im Wikipedia-Artikel wird der 17. Juli 1944 genannt. Franz Suter, Karl Scherer und Wilhelm Drewitz wurden in diesem Prozess zu langen Haftstrafen verurteilt. Karl Scherer kam in der Haft im Zuchthaus Sonnenburg oder auf einem Transport wenige Tage vor der Befreiung ums Leben. Hinweisen möchte ich jetzt noch auf die Stele für Heinrich Rau. Zu ihm werden an späterer Stelle noch ein paar Worte gesagt. Ich denke, jetzt ist die Gelegenheit, dass wir hier Blumen zu den Gedenksteinen niederlegen. Ich habe jetzt einen kleinen Beitrag zu der Zwangsarbeit im Lokomotivwerk in Wildau. Und in den Werkhallen setzte die Berliner Maschinenbau AG während des Zweiten Weltkrieges durchschnittlich über 2000 Zwangsarbeiter aus West- und Osteuropa ein. Überwiegend waren dies Männer, Kriegsgefangene und zivil arbeitende Zwangsarbeiter, stellten Lokomotiven für Kriegszwecke und Kanonen her. Auf dem Gelände war auch eine Fabrik für elektronische Lokomotiven der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft AEG. Hier mussten etwa 1000 zwangsarbeitende Bauteile für Kampfflugzeuge herstellen. Die meisten Zwangsarbeitenden in Wildau kamen aus Frankreich, den Niederlanden, Italien, der Sowjetunion, Tschechien, Belgien und Polen. Zwangsarbeit war ein Massenphänomen. Im Deutschen Reich leisteten über 12 Millionen Menschen Zwangsarbeit. Betroffen waren Zivilarbeitende, Kriegsgefangene, jüdische Zwangsarbeitende und KZ-Häftlinge. Die Mehrzahl von ihnen erhielt nie Entschädigung. Erst über 50 Jahre nach Kriegsende wurde NS-Zwangsarbeit als Unrecht anerkannt. Ende der 1930er Jahre begannen viele staatliche Stellen und Privatunternehmen in Westeuropa um Arbeitsplätze zu werben. Dies war aber kein großer Erfolg. Auch deswegen ging das NS-Regime während des Krieges verstärkt zu Zwangsrekrutierungen über. In Osteuropa wurden wie später auch im Westen Menschen nach Razzien ins Reichsgebiet verschleppt. Unter ihnen waren viele Jugendliche und Frauen. 1944 waren 2/3 der Beschäftigten in Wildau Zwangsarbeitende. Die Mehrzahl von ihnen mussten Hilfsarbeiten verrichten. 1943 betrug die durchschnittliche Wochenarbeitszeit für Männer 60 Stunden und für Frauen 56 Stunden. Häufig wurde diese noch ausgeweitet. Überwiegend wurde in 12-stündigen Tag- und Nachtwechselschichten gearbeitet. Die Arbeit musste ohne Schutzkleidung verrichtet werden, dadurch stieg die Zahl der Arbeitsunfälle an. Die Verwaltung der Lager übernahm die NS-Organisation Deutsche Arbeitsfront. Die Lager waren umzäunt und bewacht. Der Niederländer Henk van Utiert musste bei Nietarbeiten an Kesseln von Lokomotiven helfen. Er war 20 Jahre alt, als er von Amsterdam nach Wildau kam. Zuletzt hatte er als Hilfskraft für die staatliche Unfallversicherung gearbeitet. Vom niederländischen Arbeitsdienst wurde er zu Hilfsarbeiten eingezogen. 1943 wurde er ins Reichsgebiet geschickt. Hier rechnete er mit einer Tätigkeit am Schreibtisch. In Wildau musste er 12 Stunden täglich in der Kesselschmiede arbeiten. Er war als Helfer beim Nieten an Lokomotivkesseln eingesetzt. Schutzkleidung gab es nicht und die Arbeit war sehr laut. Nach einem Arbeitsunfall kam er in die Buchhaltung. Als die Front jedoch näher kam, musste er noch Endarbeiten für die Wehrmacht verrichten. 2001 besuchte Henk van Utiert Wildau und stoß dort weitere Recherchen zur NS-Zwangsarbeit an. 2009 starb er im Alter von 86 Jahren in Apeldoorn. Der Pole Zinovis Gotcherwicz war 13 Jahre alt, als ihn die Polizei in Lodz verhaftete. Er galt als politisch verdächtig und wurde zur Zwangsarbeit ins Reichsgebiet abtransportiert. Er berichtete, dass er als Kurier für den politischen Widerstand unterwegs war, als er bei einer Straßenrazzia in Lodz festgenommen wurde. Nach der Haft wurde er zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich abtransportiert. In Wildau kam er ins Lager A und arbeitete zunächst im Werkzeuglager des Lokomotivwerks. Eine Schicht dauerte hier 12 Stunden. Später wurde er zum Dreher umgeschult. Am Arbeitsplatz behandelten ihn ältere Deutsche besser als jüngere. Zu Kriegsende musste er Schützengräben in Berliner Vororten und Seelow ausheben. Nach seiner Rückkehr ging Gotcherwicz wieder zur Schule und absolvierte anschließend eine Metzgerlehre. Zuletzt war er als Betriebsrektor tätig. Im Jahre 2002 kam er als Zeitzeuge nach Wildau. Wenige Monate später verstarb er im Alter von 73 Jahren. Erich Horlitz war seit 1934 als Werkzeugmacher in Wildau beschäftigt. Auch nach zahlreichen Verhören und Verhaftungen durch die Gestapo arbeitete er weiter, um bei der Zerschlagung des Faschismus mitzuhelfen. Die Genossen sammelten untereinander Geld, um den Frauen und Kindern ihrer ermordeten Kameraden zu helfen. Tausende ausländische Bürger und Kriegsgefangene und Zwangsdeportierte, unter ihnen viele Sowjetbürger, wurden erbarmungslos bei Schwarzkopf ausgebeutet. Zu ihnen hatte Erich Horlitz sehr bald Kontakte hergestellt. Er und seine Genossen versorgten sie und ihre Familien mit Lebensmitteln, die sie ihrer Familie vom Mund abgespart hatten. Ebenso wurde Wäsche organisiert. Bei diesen Aktionen unterstützte Alice Horze ihren Mann tatkräftig. Sie hatte bei zuverlässigen Freunden um Lebensmittelmarken gebeten und war auch für alte, gebrauchsfähige Kleidung eine dankbare Abnehmerin. 1936 wurde Erwin Kühne als früherer SPD-Mitglied nach Wildau gebracht. Er wurde als Dreher angelernt und wurde von Erich Horlitz unterstützt beim Finden von Widerstandsarbeit. Anfangs arbeitete er mit Horlitz eng zusammen und später hielt er selbst engen Kontakt zu ausländischen Zwangsarbeitenden. Als die Rote Armee auf Berlin vorrückte, stellten die Nazis den sogenannten Volkssturm auf. So musste Erich Horlitz noch 5 Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee zum Volkssturm. Später wurde ihm die Verantwortung für das KPD-Arbeitsgebiet Wildau-Schwarzkopf übertragen. Das war ein Beitrag über das Denkmal für die Opfer der NS-Zwangsarbeit vor dem Schwimmbad in Wildau, das heißt Wildorado. Und da auf dem Parkplatz ist dieser Gedenkstein mit einer sehr kleinen Tafel, wo an die vielen Opfer der Zwangsarbeit gedacht wird. Con mi rima, mis estrofas son problema. ¿Para qué mirar el guacho? No está el pueblo guacho, porque junto hay que macho, guacho, a lo facho, a lo paco, to the punk police, a la CIA, a la Dinaman, al FBI, a los gringos, a los cuicos, son todos galletas, son gallinas, están corriendo porque tengo la escopeta, el poder del fusil, la conciencia del mil, esto es autodefensa, hay que sobrevivir, yeah. Escucha mi pistola, man, escúchala cantar, escucha el sonido de la libertad. Una historia exclusiva de mi perspectiva. La violencia en las calles no es culpa del hip hop, porque antes del hip hop la violencia existió. El inicio del país más rico del mundo está basado en la violencia como forma de abuso. Los esclavos fueron robados, trasladados pa' acá, luego posados y vendidos para trabajar. Esclavitud en el sur, la plantación de algodón. Existe lo mismo todavía, los proyectos del Bronx en Luisiana. El huracán lo mató, pero como siempre el gobierno se olvidó. Y porque me tratarán como un animal, encerrado en la cárcel como en una jaula. En la escuela hay policía, detectores de metal, y los jóvenes pensando que esto es lo normal. Escucha mi pistola, man, escúchala cantar, escucha el sonido de la libertad. Yo pistola go, es más pistola go, junto a la pistola go. Escucha mi pistola, man, escúchala cantar, escucha el sonido de la libertad. Tenerle miedo de no pensar en ti, piensa en tu pueblo. Compañero, rapero, pandillero social, callejero organizado, tiempo de despertar. Despierta el hombre nuevo en la forma de rock stars. Yo pistola go boom y mi pistola go blah. Wanna buy libros en vez de un kilo. En Francia queman autos y nosotros tranquilo. Pelea con los nazis, se defiende a little. El mundo no está bien, que lo que pasa corillo. Relajado y conforme nos mantienen controlados. Marihuana y alcohol los mantienen volados. Del pueblo, la montaña en la ciudad. Y el acto del patriota no quiere callar. Mi pistola verdadera, loco, es la verdad. Yo la cargo por defensa, man, me quiere matar. Escucha mi pistola, man, escúchala cantar. Escucha el sonido de la libertad. Yo pistola go, es más pistola go. Junto a la pistola go. Escucha mi pistola, man, escúchala cantar. Escucha el sonido de la libertad. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wir senden heute aus dem brandenburgischen Wildau, einem Ort, der in der NS-Zeit eine große Maschinenbaufabrik beinhaltete, die wichtig war für die Rüstungsindustrie, aber auch ein Werk von AEG. Es gab dort eine Menge Zwangsarbeit, Brutalität, Repression gegen Arbeiterinnen und Arbeiter. Und natürlich gab es auch Widerstand. Und wir haben am 15. April einen Spaziergang dort besucht und uns an verschiedenen Orten in Wildau Vorträge angehört, Aufnahmen gemacht. Und das hört ihr heute als Schwerpunkt dieser Sendung, als lokale Geschichtserinnerung an diese Zeit und aber auch an die Opfer und den Widerstand gegen diesen nationalsozialistischen Wahnsinn. Und so weiter. Das war AEG. Das hat nicht zur Maschinenbau AG gehört. Das Zwangsarbeiterlager dafür, die AEG hatte das natürlich auch, das war hier drüben in dem Gelände, während die anderen Zwangsarbeiterlager dort oben, wo das Denkmal natürlich stand, alles was dann in den 50er, 60er Jahren mit Wohnungen bebaut wurde, mit dem Wohngebiet, das war alles Zwangsarbeiterlager. So, jetzt also zur kommunistischen Betriebsgruppe, wurde Erich Horlitz ja schon mal kurz angesprochen. Die KPD-Unterbezirk Königs Wusterhausen begann bereits 1932 mit den Vorbereitungen für die illegale Arbeit und sorgte dafür, dass durch Arbeitsplatz- und Wohnortwechsel aktive Genossen in die größten Betriebe und so auch hier in die Berliner Maschinenbau AG, vormals Schwarzkopf, tätig wurden. Erich Horlitz Ab März 1933 wohnte er in Schulzendorf, war der Kopf der illegalen Betriebsgruppe und arbeitete im Messlabor. Die kleine Gruppe hatte über Horlitz Kontakt zur illegalen Brandenburger KPD-Leitung. 1936 ging die Leitung der KPD ins Exil nach Prag. Dennoch bestand weiterhin Kontakt. Dieser riss erst 1938 nach der Verhaftung eines Boten ab. Wegen zweimaliger Verhaftungen arbeitete die Gruppe um Erich Horlitz, die auf etwa 20 Genossen gewachsen war, sehr umsichtig. Sie halfen Zwangsarbeitern im Werk, machten Flugzettelaktionen und informierten über den Kriegsverlauf neben weiteren Aktionen. Vom Wirken des Kampfbundes hatten sie im Winter 1943 erfahren und waren noch bei internen Überprüfungen zur Zuverlässigkeit der Genossinnen und Genossen, ehe sie sich offenbaren und eine Zusammenarbeit aufnehmen wollten. Doch dann wurden die Mitglieder des Kampfbundes verhaftet. Erich Horlitz und sein Mitkämpfer aus dem Werk, Erwin Kühne, wurden im April 1945 in Schulzendorf zum Volkssturm einberufen. Das haben wir eben schon gehört. Ihnen gelang es, die Truppe zu überzeugen, nicht zu kämpfen. Und als am 25. April 1945 die Rote Armee Schulzendorf erreichte, fiel kein Schuss. Jetzt sei noch etwas gesagt zu Heinrich Rau, der ebenfalls vor Haus 13 geehrt wird. Er war Metallarbeiter in Stuttgart und bereits 1916 Mitglied der Spartakusgruppe. Während der Novemberrevolution übernahm er die Leitung der revolutionären Militärpolizei in Stuttgart. Er wurde aktiver Kommunist und wurde 1928 in den Preußischen Landtag gewählt. 1930 wurde er Mitglied des Internationalen Bauernrates in Moskau und Büromitglied des Europäischen Bauernkomitees. 1933 erfolgte seine Verhaftung gemeinsam mit Bernhard Bestlein, wurde er wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach der Haftentlassung emigrierte er in die Sowjetunion und ging 1937 als Kämpfer nach Spanien. Als Brigadekommandeur der 11. Internationalen Brigade wurde er 1938 verwundet und wurde später Mitglied der KPD-Leitung in Paris. 1939 erfolgte eine erneute Verhaftung und nach verschiedenen Zwischenstufen kam er ins KZ Mauthausen, wo er 1945 ein aktiver Teilnehmer des Lageraufstandes war. Nach der Befreiung kam er nach Brandenburg und wirkte als Vorsitzender der Landessequesterkommission an der Umsetzung der Bodenreform. Ab 1946 war er Minister für Wirtschaftsplanung in Brandenburg und kümmerte sich in dieser Funktion auch um den Wiederaufbau dieses Werkes hier in Wildau. Später wurde Heinrich Rau Vorsitzender der staatlichen Plankommission, Minister für Maschinenbau und Minister für Außenhandel. Von 1952 bis 1990 hieß dieses Werk hier deshalb VEB Schwermaschinenbau Heinrich Rau Wildau. Ja, vielen Dank auch an dieser Stelle für den Beitrag. Wir gehen jetzt, wie schon angekündigt, über die Schranke dort vorne. Thank you. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Genau so sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten aus dem brandenburgischen Wildau. Dort fand am 15. April ein antifaschistischer Spaziergang statt zu Orten der Repression im Nationalsozialismus, zu Orten des Terrors, der Zwangsarbeit, aber eben auch des Widerstands. Und darum soll es im folgenden Beitrag gehen. Es wird ein Widerstandskämpfer namens August Lemaire hier vorgestellt und erinnert. An diesem Platz hier drei Dinge. Und als erstes übergebe ich mal für den Beitrag zu August Lemaire. Zwei Sachen vorneweg. Mein Französisch ist nicht ganz gut und das ein bisschen um Frankreich geht. Bitte zu entschuldigen, wenn ich die Namen der Städte nicht ganz richtig ausspreche. Und zweitens werdet ihr euch vielleicht gleich wundern, weil der Platz Albert-Lemaire-Platz heißt und mit dem Beitrag nach um Gabriel Lemaire geht. Das hat damit zu tun, dass es ein Übersetzungsding ist. Zur damaligen Zeit wurde der französische Name Gabriel einfach als Albert hier übersetzt. Deswegen heißt der Platz Albert-Lemaire-Platz. Die Stadt Wildau war zu Zeiten der DDR die deutsche Partnerschaft von Amvreville-Lamy-Voix. Sie hat einen Platz nach Gabriel Lemaire benannt, den Albert-Lemaire-Platz, auf dem sich das Denkmal für die Gefallenen der Sowjetarmee befindet. Albert ist der eingedeutschte Name für Gabriel. Gabriel Lemaire, geboren 1902 in Amvreville-Lamy-Voix, war Schlosser und Eisenbahner, CGT-Delegierter, Zellensekretär und kommunistischer Stadtrat. Am 22. Oktober 1941 wurde er interniert und am 6. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert, wo er am 22. Januar 1943 starb. Er ist Sohn von Emile Héron und Alexandre Lemaire. Gabriel Lemaire hat 6 ältere Geschwister und wuchs als 7. Kind einer bescheidenen Familie auf. Nach der Schule beginnt er in einer Fabrik zu arbeiten, er wird Schlosser und geht zur Eisenbahn. Mit 19 Jahren trat er der CGT und der Sozialistischen Partei bei. 1920 trat er der Kommunistischen Partei, Section Française de l'Internationale Communiste, bei. In seiner Gemeinde war er Vorsitzender der Amicale des Peugeots und wurde 1938 bei den Nachwahlen in den Gemeinderat gewählt, bis er im Januar 1940 abgesetzt wurde, weil er sich geweigert hatte, seiner Partei abzuschwören. Gabriel Lemaire heiratete Lucien Benard. Am 24. September 1939 schickte die Sicherheitsabteilung des Innenministeriums ein offizielles Telegramm an alle Präfekten in Frankreich, in dem sie aufgefordert wurden, Verdächtige oder Mitglieder extremistischer Parteien, die Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes sind, mit Namen aufzulisten. Auf mehreren solcher Listen taucht sein Name auf. In der Zwischenzeit hat auch der Bürgermeister seiner Gemeinde dem Sonderkommissar eine Liste der wichtigsten KP-Aktivisten geschickt. Am 18. Februar 1940 drängte der Gemeinderat von Amvreville-Lamy-Voix auf den Ausschluss der kommunistischen Ratsmitglieder Lemaire und Dubois. Am 22. Februar wurde Gabriel Lemaire sein Mandat als Gemeinderat entzogen und am 22. März 1940 wurde er verhaftet und in ein Disziplinarlager geschickt. Die deutschen Truppen marschierten am Sonntag, den 9. Juni 1940, in Rouen ein, das ist die Region, in der er lebte. Ab 1941, als die Verteilung von Flugblättern und Sabotageaktionen durch die Résistance zunahm, verschärfte sich die Repression gegen Kommunisten und Gewerkschafter. Gabriel Lemaire wird am 22. Oktober 1941 erneut verhaftet. Am 21. und 22. Oktober wurden rund 100 kommunistische und mutmaßliche kommunistische Aktivisten festgenommen. Sie wurden eingesperrt und auf Verlangen den deutschen Behörden übergeben, die sie zwischen dem 19. und 30. Oktober 1941 in ein deutsches Lager verlegten. Am 5. und 7. Mai 1942 wurden 2 Schreiben vom Oberbefehlshaber an den Kommandanten der Militärregion in Saint-Germain gerichtet. 2 Männer, die derzeit in dem Lager Compiègne interniert sind, Gabriel Lemaire und Gustave Petit, wurden bestimmt, um als Vergeltung erschossen zu werden. Es war zu dem Zeitpunkt nicht klar, ob die aus ihren Personalbögen ersichtlichen Vorstrafen für diese Bestimmung geeignet wären. Falls es zusätzliche Elemente geben sollte, die sie hinzugefügt werden sollten, sollte dies geschehen, andernfalls müssten sie von dieser Geiselliste gestrichen und aus dem Polizeiarrest entlassen werden. Dazu kam es dann aber nicht, sie wurden nicht entlassen, sie wurden auch nicht erschossen, aber sie wurden von diesem Lager aus dann nach Auschwitz deportiert. Am 6. Juli wurde er mit seinen Genossen zum Bahnhof Compiègne gebracht und in einen der Güterwaggons gefärscht. Von dort aus wurde Gabriel Lemaire mit dem Transport vom 6. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert. Die Ankunft dort erfolgte am 8. Juli im Stammlager 1 in Auschwitz. Am 9. Juli mussten sie dann zu Fuß in das Nebenlager Birkenau marschieren. Gabriel Lemaire starb dort am 22. Januar 1943, vermutlich an Ruhe. Zu einem nicht genau benannten Zeitpunkt benennt der Gemeinderat von Avrelles-Lamioure eine Straße in der Gemeinde nach ihm. Auf seiner Sterbeurkunde wird der Vermerk Tod bei der Deportation angebracht. Sein Name steht auf dem Denkmal für die Toten in den Boudigom-Werkstätten in Sotteville und auf dem Denkmal in der Halle im Bahnhof Rouen-Rive-Droit. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt hier gleich noch zum zweiten Punkt unserer Wanderung hier an dem Standort. Und zwar seht ihr hier direkt auch hinter mir, hinter dem Denkmal, dieses Gebäude. Das ist das alte ehemalige Rathaus von Wildau. Bis 1922 hieß Wildau ja noch wie die weiter oben liegende Ortsteil Hoher Lehme. Das ist also der Teil hinter den ehemaligen Zwangsarbeiterlegern. Und die Straße hier hieß auch bis in die Zeit des Faschismus noch Blankstraße. Wir wollen den Ort hier auch nochmal nutzen, um Einblicke in den faschistischen Terror gegen AntifaschistInnen, aber auch nutzen, um auf einige Bezugspunkte der linken Solidaritätsarbeit und damit auch über die Rote Hilfe Deutschlands vor Ort ein paar Infos zu geben. Nach der sogenannten Machtergreifung der Nazis richtete die örtliche SA-Abteilung, nun offiziell durch die FaschistInnen als Hilfspolizei eingesetzt, im Keller eben jenes Rathauses hier ein informelles Gefängnis für festgenommene politische Gegner ein. In diesem sogenannten SA-Keller wurde vor allem gefoltert und misshandelt. Vor allem auch, um Aussagen von den Gefangenen zu erhalten. So auch im Fall von Max John und 5 weiteren KPD-Mitgliedern und AktivistInnen der Roten Hilfe Deutschlands, über die wir bereits, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, bei unserer Wanderung durch Schulzendorf und Eichwalde berichteten. Die 6 Schulzendorfer wurden am 8. August 1933 durch die damalige Landjägerpolizei festgenommen. Die Festnahmen gingen mit Hausdurchsuchung einher und wurden von der Gestapo aus Berlin und den örtlichen SA-Einheiten unterstützt. Max John und die anderen hatten bereits ein halbes Jahr lang nach der Machtübernahme der Nazis in der Illegalität Widerstandsarbeit geleistet, als der Zugriff erfolgte. Leider konnten Max John bei seiner Festnahme Beitragsmarken der Roten Hilfe abgenommen werden. Inmitten der Illegalität wurde die Beitragskassierung in der RHD, wie auch bei anderen Strukturen übrigens, immer noch über Beitragsmarken umgesetzt. Wie viele andere der Festgenommenen, auch später Festgenommenen, wurde Max John bei den Vernehmungen, in Anführungsstrichen, hier im Keller dieses damaligen Rathauses misshandelt. Ein anderer hier eingesperrter Aktivist, der Miersdorfer Hermann Hoffmann, erinnerte sich später ebenfalls in einem Protokoll, dass die Gefangenen mittels Prügel und Misshandlung von der SA zu Aussagen gepresst wurden. Tag und Nacht wurden die Eingesperrten hier wohl von SA-Mannschaften bewacht, in Anführungsstrichen. Für viele folgten nach diesen Torturen im Keller hier die weitere Verschleppung, meistens in eines der entstehenden Konzentrationslager. Auch beim Rote-Hilfe-Aktivisten Max John konnten leider Aussagen erzogen werden hier bei den Misshandlungen. Im Nachgang wurde er dann in das entstehende KZ Oranienburg verschleppt. Dort starb er an den Folgen der Kämpfe mit den dortigen SA-Wachmannschaften, 1933 schon. Neben Max John und anderen aus umliegenden Orten hierher gebrachten Antifaschisten wurden insgesamt bis zur Verschleppung von Max John 8 insgesamt ins KZ Oranienburg verschleppt. Ein größerer Teil der Insassen des KZ Oranienburgs waren politische Leute, auch hier aus der Region. Eine organisierte Struktur der Roten Hilfe Deutschlands gab es natürlich nicht nur in umliegenden Orten wie Schulzendorf, aus der Max John ja kam, sondern auch in Wildau selbst. Die damalige RHD-Zeitschrift Tribunal von 1929 berichtet von 60 Mitgliedern der Wildauer Ortsgruppe. Leider lässt sich in den uns zur Verfügung stehenden Quellen wenig über die konkrete Arbeit der Roten Helfer und Helferinnen in Wildau vor der Machtübernahme der Nazis herausfinden. Man muss dazu sagen, eher schwerend für die Solidaritätsarbeit hier vor Ort zumindest war sicherlich, trotz der Größe des Wildauer Industriestandorts und der hier konzentrierten Bevölkerung, wurden tatsächlich immer mehr Menschen Ende der 20er Jahre arbeitslos. Im Februar 1933, kurz nach der Machtübernahme der Nazis, sollen etwa 80% der Einwohner Wildaus erwerbslos gewesen sein. Daher wuchs die Rote Hilfestruktur hier vermutlich auch nicht so schnell ab Ende der 20er Jahre wie in anderen kleineren Orten, wie eben zum Beispiel Schulzendorf. weil sich hier etwa viele die RAD-Beiträge und regelmäßige Spenden und so weiter einfach nicht leisten konnten. Klar ist aber, dass in den beiden bereits an den vorangegangenen Punkten vorgestellten größeren illegalen Widerstandsgruppen im und um das Werk, also dem Kampfbund und der Gruppe um Horlitz, einige der AntifaschistInnen ursprünglich auch Mitglieder Roten Hilfe Deutschlands in Wildau waren. Dokumentiert ist dies etwa für den Kampfbund in einer Broschüre aus den 70er Jahren. Die bei unserer vorigen Station vorgestellte Widerstandsgruppe um Erich Horlitz führte darüber hinaus ja die Solidaritätsarbeit nicht nur für Zwangsarbeiterinnen fort, sondern auch im Sinne der Roten Hilfe Deutschlands gegen oder für Antifaschistinnen weiter. So wurden auch Ende der 1930er Jahre aus der Illegalität der Gruppe heraus etwa Familien von ermordeten AntifaschistInnen finanziell unterstützt, Kontakte zu Familien und Gefangenen gehalten, Spenden und Sammlungen dafür organisiert. Insofern lebte die RAD und deren Ideen durch die so wichtige organisierte Solidarität bis zur militärischen Zerschlagung des Faschismus auch hier vor Ort weiter. Ja, wie angekündigt, jetzt hier an der Villa am See, mit Blick auf die Dame, deswegen wollte ich den Weg nicht so versperren, dass ihr mal so einen Blick erhaschen könnt hier. Die Villa am See wurde um 1925 in Wildau erbaut und diente anfangs und eigentlich auch zum Ende immer den leitenden Angestellten und Ingenieuren des Schwarzkopfwerks zum Verweilen. Gleichzeitig war das Haus eine Anlaufstelle für Segler und Ruder. Es war eigentlich das Clubhaus auch das hier des Rudervereins. Und bis zu 120 Mitglieder waren hier in dem Wassersportverein angemeldet, bis er Ende des Zweiten Weltkriegs aufgelöst wurde. Wir wollen das imposante Gebäude hier, der Villa und seine Geschichte als Ort der Chefs des Wildau-Werkes zum Anlass nehmen, um bei der letzten Station unserer Wanderung auch über die Profiteure vom Faschismus und Zwangsarbeit und auch die Beziehung zwischen Werk und Faschismus hinzuweisen. Hierzu wollen wir aus zwei Ausschnitten einer in den 70er Jahren entstandenen Broschüre etwas vortragen, die skizzenhaft einen Eindruck vermitteln sollen zu dem Thema. Ende 1902 zählte dieses um die Jahrhundertwende entstandene Werk, auf das wir jetzt schon vielfach eingegangen sind, bereits 1200 Arbeiter. Zur Lokomotivproduktion, der eigentlichen Produktionseinrichtung des Betriebes, kamen sukzessive Rüstungsaufträge hinzu. Die Schwarzkopf-Aktionäre verdienten an der Rüstung im Ersten Weltkrieg Millionen. 1918 konnte der Konzern eine 12-prozentige Dividende an seine Aktionäre zahlen. In den Jahren der Weimarer Republik verschafften Auslandsaufträge aus allen Teilen des Erdballs dem Konzern ebenfalls immense Profite. Die Weltwirtschaftskrise ging nicht spurlos am Schwarzkopfwerk vorüber. Waren 1922, als vorwiegend Reparaturverpflichtungen erfüllt werden mussten, 4.500 Arbeiter und Angestellte in Wildau beschäftigt, wurden in diesem Jahr 350 Lokomotiven und eine große Zahl Kompressoren hergestellt, sank die Jahresproduktion 1933 auf 30 Lokomotiven. Die Belegschaft war auf etwa 650 Arbeiter reduziert worden. Mit der von den Faschisten eingeleiteten Ankurbelung der Rüstung stieg auch in Wildau die Produktion. Schon 1934 erhielt das Werk die ersten Heeresaufträge. 1935 gab es schon wieder 1400, 1939 waren es schon 3200 und 1943 sogar 6000 Beschäftigte im Werk. 1943 war auch das Jahr, in dem die Rüstungsproduktion ihren Gipfel erreichte. In einem zweiten Ausschnitt der Broschüre, die wir hier genannt haben, geht es nochmal kurz um die Auswirkungen im Werk auf die Arbeiterinnen. Die Arbeiterbewegung hatte schon seit der Gründung des Werkes eine bestimmte Rolle im Betrieb gespielt. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es vor allem die Kommunisten, die Arbeiterinteressen vertraten und somit der Betriebsleitung ein Dorn im Auge waren. Kommunisten waren auch die ersten, die in den Jahren der Weltwirtschaftskrise, in der die Belegschaft auf 650 Mann zusammenschmolz, entlassen wurden. So kam es, dass 1933 kein Kommunist mehr bei Schwarzkopf arbeitete und nur wenige Sozialdemokraten. Dafür waren die verbliebenen 650 Arbeiter zuverlässige Leute. Der Nazi-Partei und ihren Organisationen gelang es, einen großen Einfluss im Betrieb zu gewinnen. Vor allem die Verwaltungsangestellten und das technische Personal, aber auch viele rückständige Arbeiter waren Anhänger der Nazis. Ja, so viel zu den Eindrücken aus der Perspektive noch mehr heraus. In dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns von der Villa am See und gehen jetzt gemeinsam zum Bahnhof. I hate the capitalist system, and I'll tell you